Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitterem Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld. Das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ew'ger Huld. Nun in heil'gem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünde der Gerechte in des Todes Rachen ging. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor, und die sonst des Königs Kinder führt zum Leben er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinem Schmerzen, ja, wir preisen deine Treu. Ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst eins alles neu.